die Scheiße. Fick die Scheiße. Mir geht es wie dem Jesus, mit dem ich mich verglich. Denn außer alten Jungfern steht niemand mehr auf mich. Mir geht es wie dem Jesus, da hab ich nicht die Klasse. Denn ich verwandle nur den Wein in Wasser, das ich lasse. Fick die Scheiße. Fick die Scheiße. Fick die Scheiße. Fick die Scheiße. Fick die Scheiße, Mann. Fick die Scheiße. Come on, come on. Scheiße. Bow.